sehr geliebt. Der Schnee lag hoch im Thälmannpark. Sie hat mich hier nicht sehr geliebt. Die kleine Wohnung wie ein Sarg. Sie sehnte sich zurück ans Meer. Ich saß im Zimmer, sie ging weg, lief durch die Straßen, durch den Schnee, lief durch den Matsch und durch den Dreck. Es fährt keine U-Bahn an die See. Vergiss den Mount Rainier, denn die Tram geht nur bis Heinersdorf. Ja, darauf noch ein Bier von dem guten Schuld. Zurück ans Meer. Ich saß im